Im koreanischen Ost- und Wüstenmeer wurden über 4000 Tonnen mehr Fische als in derselben Zeit des Vorjahres gefangen. Die Fischereibetriebe am Wüstenmeer, die Ende Februar mit dem Fischfang dieses Jahres begannen, fingen durch die Konzentrierung der Kräfte viele Fische. Das Ministerium für Fischereiwesen schuf ein konsequentes System dazu, alle Materialien über die Meereswassertemperatur, Strömung und Dichtung und die Umstände für Fischfang zu sammeln und die Flak- und die Fischfangschiffe darüber zu informieren. So können die Fischfangschiffe sofort in die Fischereigebiete ausfahren. Auch in den Fischereigebieten vom Ostmeer werden durch die aktive Anwendung neuer Fischergeräte und verschiedener Fischernetze die Fische mehrerer Sorten gefangen.